Beten wir. Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. For this evening. Für diesen Abend. Bless it to our hearts. We pray. Lass es zum Segen werden für uns. Das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Last Wednesday we were talking about the principle of fleeing. Letzten Mittwoch sprachen wir vom Prinzip des Fliehens. 1 Samuel chapter 20 verse 1. Then David fled. 1. Samuel 20, Vers 1. Und David floh. That there's certain things you just need to flee from. Dass es ein paar Dinge gibt, von denen du einfach fliehen solltest. You don't fight it, you just get away from it. Du kämpfst nicht dagegen, du verschwindest. Then David fled from Naioth in Ramah and came and said to Jonathan. Und David floh von Naioth in Ramah und er kam und sagte vor Jonathan. What have I done? Was habe ich getan? What is my iniquity? Was ist meine Schuld? What is my sin before your father that he is seeking my life? Und was ist mein Vergehen gegen deinen Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? I think all of us will experience that sometime in our Christian life. Ich glaube, jeder von uns wird das zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem christlichen Leben erleben. When someone that we have looked up to in the Lord, dass jemand, zu dem wir im Herrn aufgeschaut haben, now seeks our life. Jetzt uns nach dem Leben trachtet. Someone that was ahead of us. Jemand, der vor uns war. Someone that counseled us. Uns voraus war oder uns Seelsorge gegeben hat. Even someone that led us to the Lord. Vielleicht sogar jemand, der uns zum Herrn geführt Maybe hat. The pastor. Vielleicht sogar der Pastor. A teacher, a counselor. Ein Lehrer, ein Seelsorger. A big brother or sister in the ein Lord. Ein großer Bruder oder eine Schwester im Herrn. But probably all of us will experience at one time or another. Aber wahrscheinlich wird jeder von uns das irgendwann einmal erfahren. Someone who we respect in the Lord who seeks our life. Dass jemand, den wir im Herrn respektieren, uns nach dem Leben trachtet. This is probably the most difficult thing that we will ever go through in our Christian experience. Und das ist in unserer christlichen Erfahrung wahrscheinlich das Schlimmste, durch das wir durchgehen können. How do you reconcile this? Wie kannst du das miteinander versöhnen? Where King Saul is God's anointed man. Miteinander vereinbaren, dass König Saul der gesalbte Mann Gottes ist. The one that God used to bring about victories. Derjenige, der den Gott verwendet hat, um Siege zu erringen. The crown of Israel. Die Krone Israels. And he seeks your life. Und er trachtet dir nach dem Leben. Without a cause. Ohne Grund. Without a righteous cause. Ohne rechten Grund. Verse 2. Vers 2. And he said to him. Und er antwortete ihm. This is Jonathan speaking. Jonathan spricht hier. Far from it, you shall not die. Das sei ferne, du sollst nicht sterben. Behold, my father does nothing, either great or small, without disclosing it to me. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, ohne dass er mir etwas davon sagt. So why should my father hide this thing from me? It is not so. Warum sollte mein Vater diese Sache vor mir verbergen? Es ist nicht so. How many of us have seen something evil? Wie viele von uns haben etwas Böses gesehen? And people don't believe it. Und die anderen glauben das nicht. Cannot be so. Es kann nicht so sein. It cannot be so. Kann nicht so sein. And you have experienced it. Und du hast es erlebt. And we're not talking about making something up about somebody. Und wir sprechen nicht davon, dass du dir was ausdenkst über jemanden. We're not talking about a warped idea. Wir sprechen nicht über eine verdrehte Idee. Of taking some ridiculously small thing. Dass du irgendeine dumme Kleinigkeit nimmst. And making it into a mountain. Und daraus einen Elefanten machst. That's satanic. Das ist satanisch. We're not talking about that. Darüber sprechen wir nicht. We're talking about a legitimate thing. Wir sprechen über etwas Legitimes. That if other people saw, dass wenn das andere gesehen hätten, they would also agree, dass sie auch mit dir übereinstimmen würden. This is wow. Dass das, I would never have believed it if I didn't see it. Ich hätte das nie geglaubt, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. We're not talking about something that someone is thinking. Wir sprechen nicht über etwas, was jemand denkt. And people are saying that is impossible. Und die Menschen sagen, na, das ist unmöglich. You have no testimony of that. Du hast keinen Beweis dafür. That is not true. Das stimmt nicht. This is something in your imagination. Du stellst dir das nur vor. This is what we find in Isaiah. Davon lesen wir in Jesaja. Ich glaube 44, Vers 20. The lie in the right hand. Die Lüge in der rechten Hand. Where you suspect something. Wo du argwöhnisch etwas vermutest. Which means that you believe something. Das bedeutet, du glaubst etwas. That is not true. Was nicht stimmt. As though it were true. Aber du denkst, es wäre wahr. We're not talking about that. So, über sowas sprechen wir we're nicht. Talking about something that's real. Wir sprechen über etwas, was real ist. That's concrete. Das ist konkret. That can be taken into a court of law. Das kann man vors Gericht bringen. Now Jonathan does not believe what David's testimony. Glaubt dem nicht, was David sagt. I have seen things that people have not believed me. Ich habe Dinge gesehen und die Leute haben mir das nicht geglaubt. It can't be true. Das kann nicht wahr sein. It's impossible. Unmöglich. You're exaggerating. Du übertreibst. Okay. Okay. There is no way to convince you. Ich kann dich nicht überzeugen. I can only pray one thing. Ich kann nur um eins beten. That you see it for yourself. Dass du das selbst sehen kannst für dich. Don't believe my words. Glaub nicht meinen Worten. I'm just telling you that there's a danger. Ich sag dir nur, dass es da eine Gefahr gibt. My prayer is that you see it with your own eyes. Mein Gebet ist, dass du das mit eigenen Augen mit ansehen kannst. So, Jonathan says it's not so. Jonathan sagt, es ist nicht so. If my father wanted to kill you, wenn mein Vater dich umbringen wollen würde, David, my father is the king. Mein Vater ist der König. He's the anointed of Israel. Er ist der Gesalbte Israels. If my father wanted to kill you, wenn mein Vater dich umbringen wollen würde, würde er mir das erzählen. I am his son. Ich bin sein Sohn. It's not so. Es stimmt nicht. Vers 3. Yet David vowed again, saying, David aber schwor dazu und sprach, your father knows well, dein Vater hat wohl erkannt, that I have found favor in your sight, and he has said, do not let Jonathan know this, dass ich Gunst in deinen Augen gefunden habe. Darum denkt er, Jonathan soll das nicht erkennen, lest he be grieved, damit er nicht bekümmert ist. Now watch this. Jetzt passt auf. But truly, as the Lord lives, jedoch so wahr der Herr lebt, and as your soul lives, und so wahr du lebst, there is hardly a step between me and death. Nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. We talked about living by common sense. Wir haben darüber gesprochen, nach gesundem Hausverstand zu leben. And living by miracles. Und nach Wundern zu leben. We live by both. Wir leben in beidem. We live a life of common sense. Wir leben ein Leben voller Hausverstand. Believing God for the impossible. Indem wir Gott für das Unmögliche but vertrauen, while dass we es are tun kann. Waiting for the impossible to happen, aber während wir darauf warten, dass das Unmögliche passiert, we live in common sense. Leben wir im Hausverstand. There's no miracle deliverance here. Es gibt hier keine wundersame Befreiung. Michael tells David, they're going to kill you. Michael sagt David, sie werden dich umbringen. The assassins come at night. Die Mörder kommen in der Nacht. David doesn't sit there and say, the Lord is my refuge and my strength. David sitzt nicht dort und sagt, der Herr ist meine Zuflucht und meine Stärke. You'll never kill me. Du wirst mich nie umbringen. I am invincible. Ich bin unbesiegbar. Get behind me. Geh hinter mir. Mich. David fled. David floh. You got a window? Hast du ein Fenster? Right there. Genau dort. And he's out. Und er ist draußen. Gone. Weg. Common sense. Gesunder Hausverstand. Now, there is a step between me and death. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. David, don't speak like that. David, sprich doch nicht so. You're not speaking as though there's faith. Du sprichst nicht so, als hättest du Glauben. David, all things work for the good. David, alle Dinge wirken zum Guten. For those who love God. Denen, die Gott lieben. Who are called according to his purpose. Die gemäß seiner Absicht berufen sind. Don't say such negative things that there's a step between you and death. Sag nicht sowas Negatives, dass es nur einen Schritt zwischen dir und dem Tod gibt. God would never allow that. Gott würde das nie zulassen. Don't you worry about anything. Mach dir überhaupt keine Sorgen. But see, this is divorcing faith from common sense again. Wenn man das macht, dann trennt man Glaube vom gesunden Menschenverstand schon wieder. That's like saying, look, you live by faith, you can eat anything that your mouth will swallow. So als würde man sagen, schau, wenn du nach dem Glauben lebst, dann kannst du alles essen, was dein Mund nur verschlucken kann. Batteries, Batterien, gasoline, Öl, it doesn't matter, fürs Auto, motor oil, oder Benzin, McDonald's, McDonald's, egal was. Eat anything. Alles. Nothing will happen to you. Dir wird schon nichts passieren. Because we live by faith. Weil wir im Glauben leben. Of course we do. Natürlich tun wir das. We don't divorce faith from common sense. Aber wir scheiden nicht den Glauben vom gesunden Menschenverstand. These two are not, they are not in conflict. Diese zwei widersprechen einander nicht. One is a lower set of laws and one is a higher. Das eine beschäftigt sich mit niedereren Gesetzen und das eine mit andere mit höheren Gesetzen. Common sense brings me to the threshold of faith. Gesunder Menschenverstand bringt mich, führt mich an die Schwelle des Glaubens. We need to raise money for the building. Wir müssen Geld sammeln für das Gebäude. We will use common sense. Wir werden gesunden Hausverstand verwenden. And faith. Und Glaube. And God will not honor our faith if we don't exercise common sense. Und Gott wird unseren Glauben nicht ehren, wenn wir nicht gesunden Hausverstand einsetzen. They work together. Die wirken zusammen. And if we live in one without the other, und wenn wir im einen ohne dem anderen leben, God's not happy. Ist Gott nicht zufrieden. There's a step between me and death. Es liegt nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Verse 4. Vers 4. Then Jonathan said to David, und Jonathan sagte zu David, whatever you say, I will do for you. Was du begehrst, das will ich für dich tun. He still doesn't believe him, but it's like, okay, let's put it to the test. Er glaubt ihm noch immer nicht, aber er sagt, naja, werden wir es prüfen. Verse 5. Vers 5. So David said to Jonathan. Und David entgegnete Jonathan. Behold, tomorrow is the new moon. Siehe, morgen ist Neumond. And I ought to sit down to eat with the king. Da sollte ich eigentlich mit dem König zu Tisch sitzen. But let me go that I may hide myself in the field until the third evening. Lass mich gehen, dass ich mich auf dem Feld verberge bis zum Abend des dritten Tages. So David's going camping for three nights. David geht also zelten drei Nächte. He set up his tent in the woods and he's going to be out there. Er zeltet im Wald. Verse 6. Vers 6. If your father misses me at all, wenn dein Vater mich dann vermissen sollte, then say, so sage, David earnestly asked leave of me to run to Bethlehem, his city. David hat es sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem, seiner Stadt, laufen zu dürfen. Because it is the yearly sacrifice there for the whole family. Denn dort ist das Jahresopfer für die ganze Familie. So let's put your father to the test. Also testen wir deinen Vater. We'll tell him something. Wir werden ihm was sagen. It's not true, but we'll tell him something. Stimmt zwar nicht, aber wir sagen ihm irgendwas. And let's see how he reacts. Und dann schauen wir, wie er reagiert. Verse 7. Vers 7. If he says it is good, wenn er dann sagt, es ist recht, your servant shall be safe. So steht es gut um deinen Knecht. That means you were right. Das bedeutet dann, du hast recht gehabt. But if he is very angry, ergrimmt er aber, know that he has decided on evil. So erkenne, dass Böses bei ihm beschlossen ist. Which means I was right. Das bedeutet dann, ich hatte recht. Verse 8. Vers 8. Therefore deal kindly with your servant. Erweise denn nun Gnade an deinem Knecht. For you have brought your servant into a covenant of the Lord with you. Denn du hast mich mit dir in den Bund des Herrn treten lassen. But if there is iniquity in me, wenn aber eine Schuld bei mir vorliegt, put me to death yourself. So töte du mich. For why then should you bring me to your father? Denn warum willst du mich zu deinem Vater bringen? Amazing. Erstaunlich. This is accountability. Das ist einem anderen gegenüber Rechenschaft abzulegen. We don't have to waste time here. Wir müssen hier keine Zeit verschwenden. Jonathan, I am accountable. If you see in me what your father sees in me, Jonathan, ich bin dir gegenüber verantwortlich, wenn du in mir siehst, was dein Vater in mir siehst, and I have sinned, wenn ich gesündigt habe, you kill me. Dann töte mich. You don't have to wait for your father. Du musst nicht auf deinen Vater warten. Here, just cut my head off. Kill me. Schlag meinen Kopf ab, töte mich. This is humility. Das ist Demut. This is meekness. Das ist Sanftmut. This is transparency. Das ist durchsichtig sein. Look, if what that person is saying against me. Jemandem Einblick geben. Schau, wenn das stimmt, was die Person gegen mich sagt. Do you see that? Siehst du das? Check the records. Is it there? Schau nach in den Aufzeichnungen. Ist es dort? If what he is saying is true, then you kill me. Wenn das stimmt, was er sagt, dann töte du mich. I am accountable. Ich bin dir gegenüber verantwortlich. Verse 9. Vers 9. Then Jonathan said. Dann sagte Jonathan. Far be it from you. Das sei fern von dir. For if I should indeed learn that evil has been decided, denn wenn ich sicher erkannt habe, dass es bei meinem Vater beschlossen ist, Böses über dich zu bringen, listen to that phrase. Hört genau hin jetzt. Evil has been decided. Böses über dich zu bringen hat er beschlossen. What a frightening thought, right? Was für ein furchtsamer Gedanke. Somewhere behind the scenes. Beängstigend. Irgendwo hinter den Kulissen. Evil has been decided. Ist das Böse beschlossen worden? Against an innocent man. Gegen einen unschuldigen Mann. Who stands accidentally, der zufällig, in the way of someone's agenda. Im Weg eines Planes eines anderen Menschen steht. King Saul. König Saul. Has a kingdom. Hat ein Königreich. He was anointed by God. Er war von Gott gesalbt. But he's not walking with God. Aber er wandelt nicht mit Gott. People honor him as though he's walking with God. Die Menschen ehren ihn so, als würde er mit Gott wandeln. They have great memories of the time he was walking with God. Sie haben großartige Erinnerungen an die Zeit, wo er mit Gott gewandelt war. But evil has been decided. Aber Böses ist beschlossen worden. By my father to come upon you, then would I not tell you about it? Bei meinem Vater Böses über dich zu bringen, sollte ich es dir dann nicht berichten? Then David said to Jonathan. Und David sagte zu Jonathan. Who will tell me if your father answers you harshly? Wer soll es mir berichten, wenn dein Vater dir eine harte Antwort gibt? Jonathan said to David, Come and let us go out into the field. Jonathan sagte zu David, komm. Lass uns aufs Feld hinausgehen. So they made this plan. Sie haben also einen Plan entwickelt. Look, schau. You stay out in the field. Du bleibst auf dem Feld. I will go and put my father to the test. Ich gehe und teste meinen Vater. If my father reacts the way you said, wenn mein Vater so reagiert, wie du das sagst, then you're right. Dann hast du recht. There's only a step between you and death. Und dann gibt's wirklich nur einen Schritt zwischen dir und dem Tod. So this is what we're gonna do. Also Folgendes werden wir machen. You be in the field. Du bist auf dem Feld. And I'm gonna come out and I'm gonna shoot some arrows like I always do. Ich werde rauskommen und ich werde ein paar Pfeile abschießen, so wie ich das immer tue. And I'm going to send the boy und ich werde den Knecht schicken, dass er die Pfeile einsammelt. And when the boy is out in the field, und wenn der Knecht auf dem Feld ist, if I shoot an arrow over his head, wenn ich einen Pfeil über seinen Kopf hinweg schießen then that werde, is a signal for you to go away. Dann ist das ein Signal für dich, dass du fliehen sollst. If it is beyond the boy. Wenn er der Pfeil über den Jungen hinaus if I shoot it in front of the boy, wenn er vor dem Burschen auftrifft, then it's safe. Dann bist du in Sicherheit. If I hit the boy, wenn ich den Burschen selber treffe, then wait for the next arrow. Dann warte auf den nächsten Pfeil. Okay. Now where are we? So Jonathan goes in to see his father. Also Jonathan geht und besucht seinen Vater. And look what happens. Und schaut, was passiert. Verse 24. Vers 24. So David hid in the field. Und David verbarg sich auf dem Feld. And verse 27. 27. And it came about the next day. Und am nächsten Tag geschah. The second day of the new moon. Charles, dem zweiten des nach dem Neumond. That David's place was empty. Als der Platz Davids wieder leer blieb. So Saul said to Jonathan, his son. Da sagte Saul zu seinem Sohn Jonathan. Why has the son of Jesse not come to the meal, either yesterday or today? Warum ist der Sohn Isais gestern und heute nicht zum Essen gekommen? Jonathan answered Saul. Jonathan antwortete Saul. Exactly what he said. David genau, went blah blah blah blah blah. Verse 30. Then Saul's anger burned against Jonathan. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan. And he said to him, und er sagte zu ihm, you son of a perverse, rebellious woman. Du Sohn einer entarteten Mutter. Do I not know that you are choosing the son of Jesse to your own shame? Ich habe wohl erkannt, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. And to the shame of your mother's nakedness, as long as the son of Jesse lives on the earth, neither you nor your kingdom will be established. Denn all die Tage, die der Sohn Isais auf der Erde lebt, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. So that's what it's all about. Aha, darum geht's. Somebody's building a kingdom. Jemand baut ein Königreich. For themself. Für sich selbst. That's what it's all about. Darum geht es. And that happens today. Und das passiert heute. People building kingdoms for themselves. Menschen bauen für sich selbst Königreiche. And anybody who gets in their way. Und jeder, der ihnen in den Weg kommt, will be eliminated. Wird zunichte gemacht. Will be pushed aside. Wird zur Seite gestoßen. In the name of God. Im Namen Gottes. Because this person was anointed in the past. Weil diese Person doch gesalbt war in der Vergangenheit. And has everybody's trust. Und jeder vertraut der Person. There's just one problem. Es gibt nur ein Problem an der Sache. The person has no accountability. Die Person ist niemandem gegenüber verantwortlich. Where there's no Rechenschaft ablegen. Where there's no accountability, you flee. Wo es keine Rechenschaft einem anderen gegenüber gibt, da fliehe. An anointing without accountability. Eine Salbung ohne Rechenschaft jemand anderem gegenüber. Will always turn into a dictatorship. Wird immer in einer Diktatur enden. Absolute power. Absolute Macht. Always means absolute corruption. Bedeutet immer absolute corruption. Korruption. Yeah, is that the word corruption in German, right? Verdorbenheit. Absolute power, it's not Verdorbenheit. Yeah, absolute power means absolute corruption. Absolute Macht bedeutet absolute Verdorbenheit. Yeah. Unless it's with God. Außer die ist bei, liegt bei Gott. God has absolute authority. Gott hat absolute Autorität. But we are not God. Aber wir sind nicht Gott. We are sinners in the flesh. Wir sind Sünder im Fleisch. Jesus was submitted to his father. Jesus war seinem Vater untertan. In 1 John 4:20. Im 1. Johannes 4:20. It says, if you do not love your brother who you see. Steht, wenn du deinen Bruder nicht liebst, den du doch siehst. How can you say you love God who you don't see? Wie kannst du dann sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst? I love God. Ich liebe Gott. I don't like you. Aber dich mag ich nicht. I don't like you. Dich mag ich auch and nicht. I don't like you. Und dich auch nicht. And I don't love you. Und dich liebe ich schon gar nicht. I love God. Ich liebe Gott. And God says, und Gott sagt, you're a liar. Du bist ein Lügner. Because if you cannot love people who you see, you have no chance of loving God who you don't see. Weil wenn du Menschen nicht liebst, die du sehen kannst, hast du keine Möglichkeit, Gott zu lieben, den du nicht sehen kannst. I am not accountable to you. Ich bin dir gegenüber nicht verantwortlich. I am not accountable to anybody. Ich muss niemandem Rechenschaft abgeben. I am anointed. Ich bin gesalbt. And I am accountable to God. Und ich bin Gott, gebe Gott gegenüber Rechenschaft. Liar. Lügner. You are a liar. Du bist ein Lügner. Anyone who is not accountable to people is not accountable to God. Jeder, der vor Menschen keine Rechenschaft ablegt, legt absolute, auch vor Gott keine Rechenschaft you ab. You are a liar. Du bist ein Lügner. You cannot claim accountability to God and not to men. Du kannst nicht Verantwortlichkeit Gott gegenüber beanspruchen und Menschen gegenüber nicht so sein. I am accountable to our financial board. Ich gebe unserem Finanzvorstand Rechenschaft ab. They can fire me. Sie können mich feuern. Tomorrow. Morgen. They are accountable to you. Sie sind euch gegenüber verantwortlich. You can fire them ihr tomorrow. Könnt sie morgen entlassen. You are accountable to the word of God. ihr gebt Rechenschaft dem Wort Gottes gegenüber. And God can fire you tomorrow. Und Gott kann euch morgen feuern. And I preach the word of God. Und ich predige das Wort and Gottes. We are all accountable to each other. Und wir geben alle einander Rechenschaft ab. I'm accountable to the pastors. Ich bin den, vor den Pastoren verantwortlich. They're accountable to me. Denen gegenüber und die we mir have gegenüber. Elders. Wir haben Ältesten. And there's checks and balances every which way. Und jeder kann einander checks and checken. Balances. Prüfen und abwägen. Checks and balances every which way. Jeder kann den anderen prüfen und abwägen. Where there is honesty and transparency. Wo es Ehrlichkeit und einen Einblick gewähren. Let's say transparency and humility. Wenn ich anderen Einblick gewähre und Demut habe. Let's say humility and meekness. Oder Demut und Sanftmut, wo das ist. I don't have to fear accountability. Brauche ich mich vor Rechenschaft nicht zu fürchten. Accountability protects me. Rechenschaft beschützt mich. From the accusations of the evil one. Vor den Anklagen des Bösen. Now it's interesting here. Watch what happens and we'll close. Das ist interessant. Schau mal, was hier passiert und dann schließen wir ab. Vers 32. But Jonathan answered. Und Jonathan antwortete. Saul his father and said. Seinem Vater Saul und sprach zu ihm. Why should he be put to death? Warum soll er sterben? What has he done? Was hat er getan? Then Saul hurled his spear at him. Da schleuderte Saul den Speer nach ihm. To strike him down. Um ihn zu durchbohren. So Jonathan knew that his father had decided to put David to death. Und Jonathan erkannte, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. It is the most difficult thing to reconcile in our mind. Und das ist am allerschwierigsten, das miteinander in Einklang zu bringen. How someone who was anointed by God, in unseren Gedanken, wie jemand, der mal von Gott gesalbt and war used by God, und von Gott verwendet wurde, in, our lives, in unseren Leben, can be deciding evil against us. Böses gegen uns beschließen kann. It's so difficult to reconcile. Das ist so schwer, miteinander in Einklang zu bringen. It doesn't even go into the mind. We don't believe it. Das kommt nicht einmal, dringt nicht einmal in unsere Gedanken. Wir glauben das We're nicht. Not even supposed to believe it. Und wir sollen das eigentlich auch gar we nicht don't glauben. Even wanna believe it. Wir wollen das gar nicht glauben. Unless we see it. Außer, dass wir es sehen. And when David had the spear thrown at him, und wie der Speer nach David geschleudert wurde, when he was sitting there playing the harp, wo er dort saß und die Harfe spielte, and Saul picked up that spear, und wo Saul den Speer nahm and threw it at David, und es David entgegenschleuderte, and that thing just missed him. Und wie das gerade so an ihm vorbei zischte. That's demonization. Das ist Dämonisierung. I wonder what David was thinking. Ich frage mich, was David dachte. The anointed man is demonized. Der gesalbte Mann ist dämonisiert. How do I reconcile this in my mind? Wie kann ich das in meinen Gedanken in Einklang bringen? Very easy. Sehr einfach. No accountability. Niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen. Will even corrupt the most anointed. Der Zustand wird auch den Allergesalbtesten verderben. There's our principle. Und das ist unser Prinzip. If no accountability can even corrupt the most anointed. Wenn keine Verantwortlichkeit sogar den Allergesalbtesten verderben kann. How quickly will it corrupt those that are not so anointed? Wie schnell wird es diejenigen verderben, die nicht so gesalbt sind? And here's the closing principle. Und hier kommt noch ein Prinzip zum Abschluss. You will never believe. Du wirst nie glauben. Someone is demonized. Dass jemand dämonisiert ist. Until they throw the spear at you. Bis derjenige den Speer auf dich schleudert. You've not seen this. Du hast das noch nie gesehen. You don't know what I'm talking about, but I'm saying there is danger. Du weißt nicht, wovon ich spreche, aber ich sage dir, da gibt es eine Gefahr. It's impossible. Ach, unmöglich. Pastor Rob, it's Pastor impossible. Rob, das ist unmöglich. I have one prayer. Ich habe ein Gebet. One prayer. Ein Gebet. That God opens your eyes. Dass Gott deine Augen öffnen möge. When the spear is thrown at you. Wenn der Speer auf dich geschmissen wird, then there's no doubt. dann hast du keinen Zweifel mehr. And Jonathan was shocked. Und Jonathan war schockiert. Because his own father wanted to kill him. Weil sein eigener Vater ihn umbringen wollte. His own father. Sein eigener Vater. Now think of this. Jetzt denk mal drüber nach. Saul is anointed. Saulus ist gesalbt. He is Saul ist the gesalbt. Anointed of Israel. Er ist der Gesalbte Israels. And he will try to kill his own son. Und er versucht seinen eigenen Sohn zu töten. Who is going to take his throne? Der doch seinen Thron übernehmen wird. To Saul's own glory. Zur eigenen Herrlichkeit des Sauls. And he will try to kill his own son. Und doch wird er seinen eigenen Sohn umbringen. And if this could happen, wenn das passieren kann, in such a scenario, in so einem Szenario, it can happen anywhere. Kann das überall passieren. Accountability. Jemandem gegenüber verantwortlich that means sein. I willfully, das bedeutet, dass ich willentlich submit myself, mich selbst to trustworthy counsel, einem vertrauenswürdigen Rat, also Rat von Leuten untergebe, and checks and balances, und prüfen und abwägen, to protect myself, um mich selbst zu beschützen, because Jeremiah 17:9, the heart is desperately wicked, wegen Jeremia 17:9, das Herz ist hoffnungslos böse. Above all things, über allen Dingen, who can know their own heart? Wer kann sein eigenes Herz erkennen? And when we were setting up everything with Brett, und wo wir mit Brett alles zusammengestellt haben, Brett said, when we set this up, sagte for Brett, the building and everything, wo wir alles für das Gebäude und so durchbesprochen haben, let's think in the worst case in every direction, sagte Brett, lasst uns das den schlimmsten Fall ausmalen in jeder Richtung, in jeder Hinsicht. And then we'll set up our defense. Und dann werden wir unsere Verteidigung so there's checks and balances no matter what happens. Also wir prüfen einander und können abwägen, egal was passiert. That's safety. Darin ist Sicherheit. And we all need it. Und wir brauchen das alle. Absolutely in all of our lives. Absolut in jedem einzelnen Leben. On the job with our finances. In der Arbeit mit unseren Finanzen. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. This is such a sad story. Das ist so eine traurige Geschichte. And yet it is lived over and over again. Und trotzdem erleben Leute das immer und immer wieder. No accountability. Keine Rechenschaft jemandem gegenüber. To anyone. Niemandem gegenüber. No one can tell me I'm wrong. Niemand kann mir sagen, dass ich falsch liege. No one can advise me. Niemand kann mir Rat geben. And where there's no accountability, there is where there's absolute authority, there's absolute corruption. Und wenn es absolute Autorität mit keiner Rechenschaft gibt, dann gibt es absolute Verdorbensein. Where there's no accountability, wo keine Rechenschaft ist. It's sad. Das ist traurig. Father, we pray tonight, Vater, wir beten heute Abend, that you would give us wisdom, dass du uns Weisheit geben mögest, more and more in our lives, mehr und mehr in unseren Leben, to be accountable on every side, dass wir uns anderen gegenüber auf allen Seiten verantwortlich willfully, machen, willentlich, in humility, in Demut, trusting you, indem wir dir vertrauen. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening. Amen. Danke fürs Zuhören.